Up the phone, the cut. Change the one now. Das war ein Song von Eating Snow. Hinter diesem Projekt verbergen sich zwei alte Bekannte, die man aus der elektronischen Szene kennt. Douglas Greed, zum einen hier am Gesang zu hören, und dann Murik, auch ein Produzent elektronischer Beats. Die beiden haben sich als Eating Snow zusammengetan und ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht. Darauf gibt es ein paar Gegensätze zu hören. Zum einen nämlich düsteren Pop, aber dann irgendwie auch lockere Beats dazu. Das ist sehr nett und sehr gut gemacht, das Ganze. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik vor euch in den letzten Stunde von Congo Netty, ich habe Tramps für euch dabei. Da gibt es Musik von Anna von Hauswolf und von Bill Ryder Jones. Aber hier ist mal eine alte Bekannte mit älteren Songs, Nico Case. To suffer long about you. Does your soul cast about like an old paper bag, past empty lots and early grass? Red Bells, das war ein Song von Nico Case, der schon einen Tick älter ist, nämlich erschien 2002 und damals drauf auf ihrem Album Blacklisted. Nico Case, eine Sängerin zwischen Country und Pop, wenn man das mal so bezeichnen darf, veröffentlicht diese Tage eine Vinylbox mit allen ihren 8 Alben, die sie bisher veröffentlicht hat. Das geht los im Prinzip bei den ersten Platten, die noch niemals auf Vinyl rausgekommen sind, sondern damals nur als CD erhältlich waren. Und dann ja zu den ersten richtigen Alben, die seit langer, langer Zeit vergriffen sind. Furnace Room Lullaby zum Beispiel. Oder auch eben gerade gehört Blacklisted. Oder auch diverse andere Platten, die sie veröffentlicht hat. Und davon sind wirklich die meisten nicht mehr zu haben, zumindest auf Vinyl. Und dazu gibt es noch ein schönes ja, Buch dazu mit 80 Seiten und vielen Fotos und vielen Text von Nico Case. Also für alle Fans, für alle Die Hard Fans von Nico Case, genau das Richtige für natürlich den Weihnachtsbaum. Das Ganze hat auch einen Namen, Truck Driver Gladiator Mule, eine achtfache Vinylbox. Ich finde es toll, dass es sowas gibt, nicht nur zu solchen bescheuerten Tagen wie diesen Record Store Day, sondern auch zum Christmas Day. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich finde es, wie gesagt, toll, wenn Plattenfirmen sich sowas gönnen, für Künstler sowas zu machen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, wo es immer nur um Gewinn, Gewinn, Gewinn geht, auch bei diesen Plattenfirmen natürlich. Als nächstes hier Musik aus den USA mit Want. Wundervoll, krachig, melodiöser Indie-Pop mit Want. Und ja, Song ist gerade Grave Robber. Das Ganze von ihrem Album 1000 Days. Die Band kommt irgendwie aus den USA, ich schätze mal Kalifornien, irgendwo zwischen LA und San Francisco. Und ja, sind, ich glaube, zu dritt auch nur und haben innerhalb kürzester Zeit drei Alben aufgenommen. Das Neueste, wie gesagt, gibt es seit einigen Tagen und ist für alle Indie-Konnoisseure auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Anna von Hauswolf ist eine Künstlerin aus Schweden, die jetzt diese Woche mit The Miraculous ihre neue Platte veröffentlicht. Die klingt teilweise sehr ungewöhnlich. Hier kommt sie mit Stranger. Song geht ganz langsam los, aber dann irgendwann wird es auch ein bisschen lauter. Wir hörten den Song Stranger von Anna von Hauswolf, die heißt tatsächlich so und wohnt in Stockholm, also in Schweden und hat hier gerade eben eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel The Miraculous. Mirakulös geht es darauf auch zu, eben so ein eher folkiger Track, ganz im Stile von 60er Jahre Damen wie Vashti Bungeon oder Linda Perhacks vielleicht, aber bei einigen anderen Songs klingt sie auch sehr noisig und drone-lastig und fragt sich, was soll das für eine krude Mischung sein auf dieser Platte. Das ist spannend und gut gemacht, aber ob sie da mit allen Leuten aller Genres, also ich sag mal, jemand, der vielleicht zu 60er Folk hört, wird nicht offen sein für Noise und Drones. Umgekehrt natürlich vielleicht genauso, obwohl das vielleicht dann andersrum besser funktionieren würde. Also sie wird da mit diesem Spagat, glaube ich, ist es ganz schwierig, das Freunde zu finden, aber es ist jetzt sicherlich einige mit ihrer Musik. Hier nochmal Anna von Hauswolf mit dem Song Pomperipossa. Darf es dann auch noch zugehen bei Anna von Hauswolf und ihrem neuesten Album The Miraculous. Eben gerade ihr Song Pomperipossa hier zu hören gewesen beim Sunday Service. Congo Netti als nächstes, der hat mal vor, 2013, also vor 2 Jahren, ein Album rausgebracht namens Jungle Revolution. Die Songs darauf hat er jetzt nochmal neu veröffentlicht und zwar in so Dub-Version. Das nennt sich dann Jungle Revolution in Dub und klingt folgendermaßen. much of the youth them blood is spilling. Das war ein Song von Congo Netti von dem Album Jungle Revolutions in Dub. Dub-Version, wie gesagt, von seinem Album mit dem Titel Jungle Revolution. Ja, und Congo Netti, denn da verbirgt sich ein gewisser Michael West, kommt aus London, macht auch als Rebel MC Musik, das auch schon seit echt langer, langer Zeit, seit den 80ern irgendwann. Und ja, hier für die Dub-Version auf diesem Album Jungle Revolutions in Dub sind verantwortlich ja, zum Beispiel Adrian Sherwood vom On You Sound Label, sicherlich der bekannteste, aber auch Leute aus Ungarn, zum Beispiel ein DJ Matt, hat sich hier mit verwirklicht. Und die Platte ist wirklich sehr gut, sehr abwechslungsreich und geht auf jeden Fall ins Bein zum Tanzen. Hier nochmal Congo Netti mit London Dungeons Dub. Thank you. Dying in the jungle, man, I lose him life. For a bit of cheddar, man, I get shot in the head. Can you see it? Redder than redder. You are getting killer, me say innocent brother. And mother and sister. With the angels of the light, enter the Israel Nazarite. Out of the darkness must come the light, the light. People of the world, you better unite. The angels of the light, Israel Nazarite. The darkness must come the light. People of the world, you better unite. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der wirklich großartige. Bill Ryder Jones hat gerade eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel West Kirby County Primary und die ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Ja, das neue Album überrascht mit eher amerikanisch-lastigem Lo-Fi und Indie-Rock, wie gerade eben gehört bei dem Song Two to Birkenhead. Die lässigen Texte und Refrains hätten auch Pavement und ihrem Sänger Steve Magmus gut gestanden. Zwischen diesen Slacker-Songs gibt es aber auch immer wieder auch Ausflüge in andere Welten, sei es mit Klavier oder einer country-esken Gitarre, wo durch das Album sehr vielseitig wirkt. Man könnte diese Vielfalt auch als unstringent auslegen. Dabei zeigt sie eigentlich nur die Einflüsse von Bill Ryder Jones und seiner musikalischen Sozialisation. Hier kommt er nochmal mit dem Song Daniel. One, two, three, go. So hard to stop. Bill Ryder Jones hörten wir mit seinem Song Daniel vom Album West Kirby Country Primary. Platte der Woche hier beim Sunday Service. Bill Ryder Jones und seine Musik sind schon so ein bisschen wie ein Chamäleon. Wie ein Verwandlungskünstler wechselt er Genres nach Lust und Laune. Bei The Band The Coral, einer Band aus Liverpool, war er Gitarrist und Trompeter und hat mit der Band fröhlich Neo-60-Sound fabriziert. Nach 12 Jahren und 5 Alben hat Ryder Jones dann 2008 The Coral verlassen und sich seiner Karriere als Produzent und Solokünstler gewidmet. Auf seinem ersten Werk If, erschien 2011, überraschte Ryder Jones noch mit Neoklassik. Also das Album war eher so als instrumentelles Album, als imaginärer Soundtrack konzipiert und wurde im Stile von Nils Frahm, Max Richter und ähnlichem gehalten. Reelle Filmmusik hat Ryder Jones auch gemacht in den Jahren darauf, hat auch bei anderen Bands mitgewirkt, bei We Are Catchers zum Beispiel, letztes Jahr auf deren Debütalbum. Und ja, ganz anders ging es weiter mit seinen eigenen Alben. Auf Bad Wind Blows in My Heart erschien 2013, gab er den klassischen Songwriter mit viel Liebe zum Detail und ja, eine britische Melancholie eines Nick Drake. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Album West Kirby County Primary ein neues Kapitel aufgeschlagen, weil schon ein Tick lauter, aber trotzdem auch ruhige Popsongs dabei. Hier nochmal Bill Ryder Jones mit dem Song Put It Down Before You Break It. So it's bitterness instead. How should I feel about it? There's a word for this, but I can't place it. And now you're waking up, and there's a different person. It looks the same, but something's not quite right. I'm open to some wrong, but I just don't feel this. Break it. Put it Put It Down Before You Break It. Das auch nochmal Bill Ryder Jones, ein Song von seinem neuesten Album West Kirby County Primary. Ja, und dieses, dieser Name ist auch namensgebend, also dieser Albumname sozusagen. West Kirby ist eine Kleinstadt an der Merseyside, in der Ryder Jones aufgewachsen ist und bis heute auch noch lebt. Also eine echte Dorfkind sozusagen. Bill Ryder Jones, das hier ist unser Album der Woche. Dazu auch mehr wie immer auf der Homepage unter sundayservice.de. Ja, noch so viel dann noch irgendwie doch ruhigen Klängen hier bei Bill Ryder Jones. Jetzt etwas Lärmigeres mit Tramps. Ihr neuestes Album Modern Dancing erscheint diese Woche und hier kommen sie mit dem Song Neck Brace. All sweet talk and the heartbreak. It's coming over again. Tja, da gab es noch ein bisschen Feedback hier von Trams. Vielleicht sagt Engländer auch Trams dazu. Neck Brace hieß der Song gerade eben. Und das neueste, das zweite Album trägt den Titel Modern Dancing. Darauf gibt sich die Band eigentlich genauso neusig wie auch auf ihrem vorherigen Werk, welches 2013 erschien, Grin betitelt. Davor gab es schon mal ein EP. Ansonsten haben Trams oder Trams noch nicht mehr fabriziert. Die Band zu dritt gibt es auch noch gar nicht so lange. Und die neue Platte ist, wie gesagt, neusiger Indie-Rock, manchmal auch ein bisschen Punk. Nicht wirklich Punk, aber so Post-Punk-lastig vielleicht in einigen Stellen. Gefällt ganz gut auf jeden Fall. Hier nochmal Trams mit Gimme, Gimme, Gimme, Gimme Love. Das war ja schon fast etwas New Wave-lastig ganz am Anfang hier bei diesem Song von Tramps, der da hieß Gimme, Gimme, Gimme, Gimme Love. Das Love dann in Klammern geschrieben. Ihr neues Album heißt Modern Dancing. Das war der Sundays für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Zum Schluss gibt es hier einen Song von Lucero vom Album All a Man Should Do. Der Song Went Looking for Warren Zevens LA. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Streets like desperados waiting under the eaves. Fell in love. walk sing along.